Wien 9, Grünen Torgasse 8, Wohnung von Emilia Reis. Gedenken und Gedanken an meine unbekannte Großmutter. Jedes Kind hat 4 Großeltern, und darum habe ich alle meine Freunde und Freundinnen immer beneidet. Ich hatte gar keine. Mein Großvater mütterlicherseits starb vor dem Zweiten Weltkrieg eines natürlichen Todes. Die anderen Großeltern wurden ermordet. Meine Großmutter mütterlicherseits, Emilia Reis, setzte ihrem Leben durch einen Sprung aus dem Fenster ein Ende, nachdem sie von der Gestapo gefoltert wurde und offensichtlich keine Aussicht auf Überleben sah. Sie war 59 Jahre alt. Sie war eine kleine, zarte Frau aus bürgerlichem Haus, die die Welt nicht mehr verstehen konnte. Mein Großvater, ihr Mann, hat noch für Kaiser und Vaterland gekämpft. Ihre 2 Kinder waren emigriert, der Sohn nach Chile und die Tochter, meine Mutter, nach England. So war sie alleine in Wien geblieben, mit der damals verbreiteten Vorstellung, uns kleine Leute werden die Nazis in Ruhe lassen, uns kann man nicht viel wegnehmen. Auch diese Zeit wird vorübergehen. Ich habe sie leider nie kennengelernt, und nachdem meine Eltern starben, als ich knapp über 20 Jahre alt war, weiß ich über meine Großeltern beschämend wenig. Man sprach zu dieser Zeit wenig über die Verbrechen, besonders nicht über Persönliches. Allgemeines habe ich viel erfahren, aber die Scham der Opfer saß zu tief. Ich kenne Kochrezepte von ihr und besitze ein kleines goldenes Armband und einige Fotos, so dass ich mir eine ruhige, überlegte Frau vorstellen kann, die es nicht leicht gehabt hat, in der Zeit des Ersten Weltkrieges und danach 2 Kinder durchzubringen und ihnen Bildung angedeihen zu lassen. Als die Tochter, meine Mutter, nach der 4. Klasse Gymnasium die Schule weiter besuchen wollte, wo sie mit Auszeichnung lernte, war dafür zu wenig Geld da. Sie musste in eine Handelsschule, um möglichst schnell berufstätig werden zu können. Einer ihrer Aussprüche, den meine Mutter oft wiedergab, wenn jemand nicht genug Geld kriegen konnte, war: »Goldene Nockeln kann der auch nicht essen.« Diese Gefahr bestand bei ihr nicht. Jetzt hätte ich so viele Fragen an meine Großeltern, die wohl niemand mehr beantworten wird können. Helene Steppan, Wien, Juni 2012, Enkelin.